Jetzt stellen Sie sich vor, eine Mischung aus einer Orgel, einem Klavier und einer riesigen Spieluhr, eine Art Musikautomat also. Dabei stand am Anfang der Automat ohne Musik, angetrieben zunächst durch Wasser- oder Luftdruck, später dann durch Uhrwerke. Und die Menschen vor 300 Jahren standen staunend vor diesen Wunderwerken. Und um die Laufgeräusche dieser Automaten zu übertönen, begleitete man die bewegten Figuren darauf oder daran mit Musik. Später hat sich die Musik dann verselbstständigt. Ganze Orchester wurden mechanisch nachgestellt. Eines dieser ersten Orchestrien hat Johann Nepomuk Mälzel in Wien gebaut. Er nannte es Panharmonikon und heute vor 211 Jahren ist es in der Pariser Zeitung Journal de l'Empire vorgestellt worden. Das Zeitwort dazu von Ursula Wegener. Er hat nicht nur das Metronom erfunden, das der Musik den Takt und die Geschwindigkeit vorgibt, wofür ihn sein enger Freund Ludwig van Beethoven so sehr schätzte. Johann Nepomuk Mälzel baute auch bewegte Panoramen, einen mechanischen Trompeter und andere Maschinen. Der berühmte Schachtürke war nicht sein eigenes Werk, aber er hat ihn perfektioniert. Johann Nepomuk Mälzel war ein geschäftstüchtiger Mann, der mittlerweile Ausstellungshallen auch in Paris, Wien und Philadelphia betrieb und damit reich geworden war. Er starb 1838 mit 66 Jahren auf der Rückreise aus der neuen Welt in einem venezolanischen Hafen. Da waren Beethoven und er schon wieder versöhnt. Zerstritten hatten sie sich wegen des ersten großen Werks, das Mälzel ab 1805 an seinem Studienort Wien entwickelte, wegen des Panharmonikons. Mälzel hatte Beethoven gebeten, dafür etwas mit üppiger Orchestrierung zu schreiben, damit sein Orchestrion richtig zur Geltung käme. Erhalten ist von der Originalkomposition eine Orgelfassung. Wellingtons Sieg, komponiert 1813 nach der Schlacht von Vitoria im Baskenland, wo die Engländer die Franzosen schlugen. Mälzel hat übrigens auch vortreffliche Fußprothesen für Verwundete aus den Kriegen gegen Napoleon erfunden. Ursprünglich begann das Stück wie viele Musiken für Orchestrien mit ungeheuren Trommelwirbeln. Leider ist das letzte erhaltene Panharmonikon beim Bombardement von Stuttgart im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Aber es gibt Beschreibungen des Originals. Am Donnerstag, den 9. März 1807, verkündete das Feuilleton des Pariser Journal de l'Empire: Jeudi dernier, Sa Majesté, l'Impératrice et Reine. Letzten Donnerstag habe Joséphine de Beauharnais, Napoleons Gattin, gefolgt vom Hofe, geruht, das Panharmonikon von Herrn Mälzel aus Wien anzuhören. Und bald darauf, im Juli, meldete das Weimarer Journal des Luxus und der Moden in einem großen Artikel über Mälzels Panharmonikon, dass seit die Kaiserin Königin Herrn Mälzels vortreffliches Instrument untersucht habe, alles ins Pariser Hotel Montmorency ströme. Um solches zu hören. Der hohe Preis von 6 Franken hält niemand davon ab. Denn wir haben Gelegenheit gehabt, Leute von hohen und geringen Ständen dort vermischt untereinander zu finden. Mälzel seien 80.000 Franken dafür geboten worden, er verlange aber 100.000. Das Instrument gleiche einer Orgel, in der nichts als Blasinstrumente enthalten seien. Es spiele die Ouvertüre des Clemenza di Tito von Mozart, 4 französische Märsche, das Finale einer Haydnschen Sinfonie sowie ein von Cherubini eigens dafür komponiertes Echo. 5 weitere Stücke werden aufgezählt. Die meisten Instrumente sind vollkommen nachgeahmt. Die Trompeten und Flöten über alle Beschreibung vortrefflich. Allein die Klarinetten scheinen noch einiger Verbesserung zu bedürfen. Denn es kam uns vor, als wenn sie sich ein wenig zu sehr dem Bourdon oder Schnarrwerk der Orgel näherten. Mälzel arbeitete weiter an der Perfektionierung des Panharmonikons, bis es reif war, 1813, für Beethovens mächtige Komposition. Mälzel selber hatte eine richtige Orchesterfassung angeregt, dann aber die Rechte für sich beansprucht, weil Wellingtons Sieg doch für sein Panharmonikon geschaffen worden war. Darüber stritten sie ein paar Jahre. Dann baute Johann Nepomuk Mälzel seinem Freund wieder riesige Hörrohre.